Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, I hope you're taking this serious and don't mess into other people's business. Ich hoffe, du nimmst das ernst und mischst dich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein. Sometimes I like to say, Manchmal sage ich gerne, I have enough to do with my own stuff. I don't have time to mess with other people's stuff. ich habe genug mit meinen eigenen Sachen zu tun. Ich habe keine Zeit, mich in die Sachen anderer Leute einzumischen. Sometimes some people like to know what's going on in the heart of other people. Manchmal wollen Leute wissen, was in den Herzen anderer Menschen vor sich geht. I said, you know what? To fix my own heart every day is enough work. I don't want to have to do anything to do with the heart of others. Ich sage dann, weißt du was? Mein eigenes Herz jeden Tag in Ordnung zu bringen, ist genug Arbeit. Ich will nichts mit dem Herzen anderer zu tun haben. And Peter is saying we shouldn't do that. Und Petrus sagt, dass wir das nicht tun sollen. But in verse 16 he goes back again about suffering as a Christian. Aber in Vers 16 kommt er noch einmal auf das Leiden als Christ zurück. If you suffer for being a Christian, Wenn ihr leidet, weil ihr Christen seid, don't consider it a disgrace, but a privilege. dann betrachtet es nicht als Schande, sondern als Privileg. Do you know Weißt du, how many Christians have talked to me wie viele Christen mit mir gesprochen haben? complaining about a little bit of suffering they have because they position themselves? Und sich über ein bisschen Leid beklagt haben, weil sie sich positioniert haben. Yesterday, my own son Clayton. Gestern hat sich mein eigener Sohn Clayton He complained about something. über etwas beschwert. I said, son, what are you doing? Ich sagte, Sohn, was machst du da? And he said, it's all Lula's fault. Und er sagte, das ist alles Lulas Schuld. I said, son, the mess in Brazil is not Lula's fault. Ich sagte, Sohn, das Chaos in Brasilien ist nicht Lulas Schuld. I said, don't enter that train of thought. Lass dich nicht auf diesen Gedankengang ein. Today, the truth is Die Wahrheit heute ist, that we need to learn to understand it's an incredible privilege to suffer when we position ourselves. wir müssen lernen zu verstehen, dass es ein unglaubliches Privileg ist, zu leiden, wenn wir uns positionieren. Think how many people through the pandemic have complained about this government, that government, the other governments. Überleg mal, wie viele Menschen sich im Laufe der Pandemie über diese Regierung, jene Regierung und die andere Regierung beschwert haben. How many things Christians have done. Wie viele Dinge die Christen getan haben. And I always told them the same thing. Ich habe ihnen immer das Gleiche gesagt. You don't have to do what they tell you if it violates your conscience. Du musst nicht tun, was sie dir sagen, wenn es gegen dein Gewissen verstößt. If it violates your conscience to get vaccinated, well, don't get vaccinated. Wenn es gegen dein Gewissen verstößt, dich impfen zu lassen, dann lass dich eben nicht impfen. If it violates your conscience to meet with the brothers and sisters, well, go ahead and meet with the brothers and sisters. Wenn es gegen dein Gewissen verstößt, dich nicht mit deinen Brüdern und Schwestern zu treffen, dann triff dich mit ihnen. And do you know what shocked me? Weißt du, was mich schockiert hat? That people wanted one thing, but they were not willing to suffer for what they believe. Die Leute wollten eine Sache, waren aber nicht bereit, für ihren Glauben zu leiden. With this attitude, we will not navigate well through the end of the times. Mit dieser Einstellung werden wir nicht gut durch das Ende der Zeiten steuern. And Peter is telling us something that's very timely. Petrus sagt uns etwas, das sehr zeitgemäß ist. Don't consider it disgrace, but a privilege. Betrachtet es nicht als Schande, sondern als Privileg. See, everybody wants privileges today. Heute will jeder Privilegien haben. Now, when you hire people, one of the first questions they ask, what are their privileges? Wenn du Leute einstellst, ist eine der ersten Fragen, die sie stellen, was sind die Privilegien? Well, when you entered in the kingdom of God, here is the privilege that you got. Nun, als du in das Reich Gottes hineingekommen bist, hast du folgendes Privileg bekommen. You were allowed to suffer for Jesus. Dir wurde erlaubt, für Jesus zu leiden. What a privilege. Was für ein Privileg. What would happen if you would actually see suffering for what belief as a privilege? Was würde passieren, wenn du das Leiden für deinen Glauben tatsächlich als Privileg ansehen würdest? We would first of all have a clearer position on some things. Wir würden erstens einen klareren Standpunkt zu einigen Dingen einnehmen. Secondly, we would absolutely not be worried what are the consequences for what we believe. Zweitens, wir würden uns absolut keine Sorgen machen, welche Konsequenzen das hat, was wir glauben. Thirdly, we would actually begin to rejoice that we are so privileged to suffer for Jesus. Drittens, wir würden tatsächlich anfangen, uns darüber zu freuen, dass wir so privilegiert sind, für Jesus zu leiden. And I really do believe Und ich glaube wirklich, that it will not take long where we have to learn to really take possession. Dass es nicht lange dauern wird, bis wir lernen müssen, wirklich Stellung zu beziehen. Not quietly in our corner of the house, but publicly. Und zwar nicht im stillen Kämmerlein, sondern öffentlich. And then having the attitude, what a privilege I have, I can be suffering for what I believe for Jesus. Mit dem Gedanken, was für ein Privileg habe ich, dass ich dafür leiden darf, dass ich an Jesus glaube. Look what Peter continues to tell us. Schau, was Petrus uns weiter sagt. Glorify God because you carry the anointed one's name. Verherrlicht Gott, weil ihr den Namen des Gesalbten tragt. See, Christian comes from Christ. Christ kommt von Christus. And Christ means the anointed one. Und Christus bedeutet der Gesalbte. So we need to really come to this clear understanding in our hearts. Wir müssen also wirklich in unserem Herzen klar begreifen, whose name we carry. Wessen Namen wir tragen. If you would always remind yourself that a Christian carries the name of Jesus Christ. Denke immer daran, dass ein Christ den Namen von Jesus Christus trägt. Not the name of a church. Nicht den Namen einer Kirche. Not the name of a denomination. Nicht den Namen einer Konfession. Not the name of institution. Nicht den Namen einer Institution. But the name of a person. Sondern den Namen einer Person. And that person is called Christ. Und diese Person heißt Christus. Suddenly, when we understand we carry the name, wenn wir plötzlich verstehen, dass wir diesen Namen tragen, we actually find it an incredible privilege that that name is causing us to suffer. Empfinden wir es als ein großartiges Privileg, dass dieser Name uns leiden lässt. We need to live with the constant awareness of whose name we carry. Wir müssen mit dem ständigen Bewusstsein leben, wessen Namen wir tragen. Also, so that we don't become an embarrassment to his name. Auch damit wir nicht zu einer Schande für seinen Namen werden. Because his name needs to be made great, great through us. Denn sein Name muss durch uns groß und größer gemacht werden. So remember. Deshalb denke daran. Position yourself for Jesus and for what Jesus taught us to live. Positioniere dich für Jesus und für das, was er uns gelehrt hat zu leben. And don't worry about anything else. Und mach dir keine Sorgen um irgendetwas anderes. See you tomorrow. Bis morgen.